Elftes Kapitel. Wir wollen noch alles wieder in Ordnung bringen, sagte mein Vater, als er den Fuß auf den ersten Tritt zum zweiten Treppenabsatz setzte. Dieser Trismegistus war das größte von allen irdischen Wesen. Er war der größte König, der größte Gesetzgeber, der größte Philosoph und der größte Priester und Ingenieur, sagte mein Onkel Tobi. Versteht sich, sagte mein Vater.